Und Gott ist jetzt da. Und er möchte einfach dir deine Sorgen abnehmen. Weißt du, ich habe das so auf dem Herzen und spüre so, dass viele da sind, die sich unnötig Sorgen machen. Wobei Sorgen generell unnötig sind, weil Gott gut ist, ne? Sag mal, Gott ist gut. Ja, Gott ist gut. Der Vater ist gut. Jesus ist gut. Und der Heilige Geist ist auch gut. Und Gott möchte, dass du ihm deine Sorgen gibst. Und er sagt zu dir, pass auf, er sagt zu dir, tausche Sorgen gegen Fülle. Ja, tausche Sorgen gegen Fülle. Das heißt, in ihm ist die Fülle Gottes leibhaftig. Ja, und du kannst es jetzt austauschen, weißt du, du kannst es einfach austauschen. Du kannst sagen, Herr, hier sind alle meine Gedanken, was ich immer mache, alle meine Sorgen. Ich gebe dir alles hin. Ich gebe dir alles hin. Ich lege es vor deinen Altar. Das gibt ein schönes Freudenfeuer. Ja, es gibt ein schönes Freudenfeuer. Und er gibt dir dafür die Fülle, weißt du? Nichts weniger und nichts mehr als die Fülle. Weißt du, dass es bei Fülle keine Steigerung gibt? Die Fülle ist die Fülle. Es geht nicht Füller oder am Füllsten. Die Fülle ist halt die Fülle, ne? Und die will dir Gott geben. Gott möchte, dass seine Kinder die Fülle haben. Ja? Und zwar seine Fülle, nicht irgendeine Fülle, nicht eine Sahnefüllung, das auch gut ist. Ja, aber Gott will dich wirklich füllen mit dem, was er hat, mit dem Besten des Besten des Besten. Ja, er will dich füllen mit Freude. Oh, Freude ist gut. Ist gut, oder? Freude ist gut, ne? Freude ist gut. Man sagt den Deutschen immer so nach, sie lachen so wenig. Ich glaube nicht, dass es stimmt. Die lachen heimlich. Ja. Aber Gott will dir die Fülle geben, die Freude will er dir geben. Die Freude, weißt du? Und das bedeutet auch nicht immer, dass man den ganzen Tag lachen muss, sondern dass man sich einfach freut, ja? Und das ist kein Werk. In Römer 4, Vers 16 heißt es, es ist das Glaube, dass es nach Gnade geht, weißt du? Deswegen können wir uns den ganzen Tag freuen. Ja, es ist aus Glauben, dass es nach Gnade geht. Das heißt, du glaubst. Was glaubst du? Was glaubst du überhaupt? Das ist eine gute Frage. Was glaubst du überhaupt? Du glaubst, dass Jesus alles vollbracht hat. Ja, als er am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Alles. Weißt du, alles ist vollbracht. Alles ist vollbracht. Dein Leben ist geregelt, wenn du zum Herrn kommst. Dein Leben kommt in Ordnung, wenn du zu Jesus kommst. Das heißt nicht, dass du keine Probleme hast oder dass du keine Sorgen mehr hast, aber du weißt ja, wo du es so hingeben kannst. Weißt du, du kannst es auf Jesus werfen. Wie oft hat er gesagt, all eure Sorgen werft auf mich, ja? Ja. Werft sie doch auf ihn. Werft die Sorgen auf ihn. Ja, weil manchmal, oder ich glaube, vielleicht ist es auch immer so, wenn du dir Sorgen machst, kannst du nicht voll werden. Dann kannst du nicht die Fülle erhalten. Und Gott will einfach, dass du so richtig abgefüllt wirst mit seiner Gegenwart. Ja, mit seiner Gegenwart, mit seiner Gemeinschaft, mit seiner Freude, mit seinem Frieden, weißt du, Frieden. Die ganze Welt sucht nach Frieden. Und Gott will dich jetzt mit seinem Frieden abfüllen. Er will dich mit seiner Kraft abfüllen. Ja. Er will dich heute Abend heilen. Weißt du, dass Gott dich heute Abend heilen will? Er will dich heilen. Weil er ist der Heiler. Jesus ist der Heiler, er will dich heilen. Und ich hab gesehen, Menschen, die wirklich Nackenbeschwerden haben. Einige Menschen mit Nackenbeschwerden. Ich weiß nicht, ob es an den Sorgen liegt oder ob es was Organisches ist. Was, vielleicht hängt das zusammen, ja. Gott will das aber wegnehmen, weißt du? Er will nicht, dass du gebeugt läufst. Er will, dass du aufrecht gehst. Aufrecht und mit Jubel. Was unser Pastor immer sagt. Wie es im Wort steht, aufrecht und mit Jubel, weißt du, aufrecht und mit Jubel. Und wir können immer aufrecht und mit Jubel gehen, weißt du. Gott will dich heute Abend gesund machen, an Seele und an Körper. Ja? Wenn das jemand betroffen hat mit den Nackenschmerzen, ich würde ganz gern beten. Ja? Traut euch. Das tut gar nicht weh, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß, dass welche hier sind, ja. Genau. Und ich habe auch noch jemanden gesehen, der ich habe so ein Holzbein gesehen, nicht, dass du ein Holzbein hast, aber irgendwie kein Gefühl mehr in den unteren Extremitäten. Und Gott will das auch wegnehmen, ja. Genau. Ja, Gott will heilen, weißt du. Er will dein Herz gesund machen, er will deinen Körper gesund machen, er will deine Seele gesund machen und er will dich richtig füllen. Ja. Er will dich richtig füllen. Er will dich richtig füllen. Ja. Hat noch jemand ein Wort? Weil wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas. Ihr traut euch nicht, glaube ich. Doch, da traut sich jemand. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Oh. Ich hatte Schlafstörungen, dass jemand da mit Schlafstörungen und Gott möchte deine Schlafstörungen wegnehmen und er möchte dir einen gesunden, guten Schlaf geben. Und ich hatte noch für alle ein Bild gehabt, wo ich den Herzschlag Gottes gesehen habe und der Herzschlag synchronisiert sich mit unserem Herzschlag. Also es ist eine Verbundenheit, eine Verschmelzung da. Und dann sah ich noch seine Hände und sein Mahnmal und in den Händen. Und ich sah, dass wir alles bei ihm abgeben konnten. Wir konnten unsere Hände in seine Hände tun. Und er hat alles für uns vollbracht am Kreuz. Alles liegt da. Alles, was uns beschäftigt, liegt da. Alle Gedanken liegen da. Alle Finanzsorgen liegen da. Alle Corona-Sorgen liegen da. Alle Energiekrise liegen da bei ihm am Kreuz. Und er hat es vollbracht für dich und für mich. Bist du das mit den Schlafstörungen oder wer ist das mit den Schlafstörungen? Ja, dann komm. Betest du? Und ich setze in dir einfach einen gesunden, neuen Schlaf frei. Alle Gedanken nehme ich gefangen unter dem Gehorsam Jesu Christi und werfe es an das Kreuz. Jedes Joch fällt von deinen Schultern, jede Last oder was sich auch in dein Herz gesetzt hat, ist zerbrochen und ist bei Jesus am Kreuz. Und ich setze wirklich gesunden Schlaf frei, dass du in ein Herrlichkeitskissen ruhst, wie du noch nie geruht hast, dass der Engel da ist, dass die Gottes Hand einfach da ist, unter dir, über dir, um dich herum. Und alles andere kann nicht halten und muss von dir weichen, weil du ein Sohn Gottes bist, der gut schlafen kann. Amen. An Nacken, okay. Vater, ich danke dir. Vater, ich danke dir für Niki, Herr. Und ich danke dir, dass du das Joch zerbrochen hast. Dass du das Joch über ihr Leben zerbrochen hast. Sag mal zusammen, das Joch ist zerbrochen. Amen, das Joch ist zerbrochen. Wir sagen, Feinde hast ausgespielt in ihrem Leben, ja. Das ist vorbei jetzt, aus und vorbei. In Jesu Christi Namen, ich danke dir, Vater, für einen starken Nacken, für einen starken Hals, für eine starke Wirbelsäule. In Jesu Christi Namen, jede Blockade weicht, jede Krümmung wird gerade, alles kommt in die göttliche Schöpfungsordnung jetzt. In Jesu Christi Namen, der gesamte Körper von Niki kommt in die göttliche Schöpfungsordnung. In Jesu Christi Namen, Vater, ich danke dir dafür. Frei und los, ja, von jedem Joch, in Jesu Namen. Ha, ha, ha. Und zwar, ich habe heute wer ist Gott als Vater? Vater, Fragezeichen, was ist das? Ich hatte keinen. Und es heißt im Wort Gottes, was fragt ihr mich, dass ich euch den Vater zeige? Wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Und dann habe ich plötzlich gesehen, so ein gütiges Gesicht, voller Liebe einfach, wo man kommen konnte, also wo so das ausgestrahlt hat, einfach so diese Vaterliebe, diese Güte des Vaters. Und dann habe ich einen Mann gesehen, ich glaube, das warst du sogar. Wo einfach so die Hände, also deinen Kopf so in die Hände genommen hat und dich voller Liebe und voller Güte angeguckt hat. Und es auch heilen will bei dir, freisetzen will, heilen will, wiederherstellen will, was du an Verletzungen hast einfach in deinem Herzen, was Menschen dir einfach zugefügt haben. Und das ist eine Lüge vom Feind, das ist nicht die Wahrheit. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und das ist die Wahrheit. Und nichts anders. Und völlig egal, was du denkst, was du meinst, was du jetzt für einen Bock geschossen hast. In dem Moment, wo du zu dem Vater in die Gegenwart kommst, ist das weg, weil er schaut dich an, mit Augen der Liebe, Augen der Güte einfach. Und da ist Heilung in der Gegenwart, ist Heilung. Und dann habe ich auf einmal eine Gruppe Jüngerer gesehen, so im Teenageralter. Kommt her zu mir, verwehrt ihnen das nicht, in meine Gegenwart zu kommen. Und auch egal, in was für einem Alter man ist, auch Teenager. Komm in die Gegenwart des Vaters. Da auch, wo vielleicht eure irdischen Väter Fehler gemacht haben, weil sie es nicht besser wussten. Komm in seine heilende Gegenwart. Er stellt wieder her. Und er macht es Stück für Stück. Also ich habe gesehen, und zwar, das war die Braut, und die saß auf dem Thron und hat die Krone aufbekommen. Und das hat mich an die Einsetzung von Charles III. Erinnert. Und dann, und ich habe die Krone dann auch in Riese hier bei uns hier in der Mitte gesehen. Und ich habe das Empfinden, dass Gott einfach so deutlich macht, dass die Braut, die ist jetzt eingesetzt, ja, dass er einfach zu herrschen, dass er durch seine Braut herrschen möchte. Und diese Krone, die wächst auch ständig. Also die war wirklich so groß wie dieser Stuhlkreis. Das ist die Krone, die die Braut, der Leib Christi auf dem Kopf hat. Und je mehr sich drauf einlassen, einfach, desto mehr, desto größer wird sie auch. Und das ist teilweise, was auch schon gesagt wurde. Und ich habe dann gesehen, wie man sich drauf einlässt. Man hat sich einfach auf die Krone draufgesetzt und fallen gelassen. Das war so wie so ein Pool, so ein Herrlichkeitspool, ne? Und dann gab es aber auch manche, ich habe jemanden gesehen, ich sage jetzt nicht wen, nein. Und zwar, die Person hatte so ein Tuch und hat dann angefangen so, von außen so ein bisschen zu reiben, so an dieser Goldkrone und so, um zu gucken, ja, Was denn das? Fand halt interessant, Material ein bisschen zu prüfen, ist das auch alles echt, ne? War damit beschäftigt. Und dann gab es so welche, die erstmal beobachten wollten. Die waren dann richtig oben. Also die Krone war ja auch so. Und dann waren die aber irgendwie so oben, um zu gucken. Aber je mehr sie gucken, beobachteten wollten, desto mehr entfernten sie sich. Und das hatte auch die Micha auch schon, ja. Weil ich merke einfach von Gott so, hey, lass dich drauf ein. Lass dich einfach fallen. Man kann sich einfach so mit dem Rücken in diesen Pool fallen lassen. Das ist so cool. Und das bedeutet auch einfach zu sagen, hey, alles, was ich nicht kann, das ist egal, weil ich habe Jesus Fähigkeiten. Ich habe seine Fähigkeiten. Es kommt auf ihn drauf an. Ich bin in einem Prozess. Der liebt mich. Und er sagt auch, alles, was meines, ist dein. Mach einfach davon Gebrauch. Und nimm einfach das, was er für uns ja vorgesehen hat. Lass dich jetzt drauf ein. Lass dich jetzt drauf ein. Wenn irgendwas noch in deinem Herzen ist, das dich in diese Beobachtungshaltung macht. Es kann sein, dass es dir interessant vorkommt, du willst forschen, aber forsch nicht aus der Beobachterperspektive, sondern lass dich direkt drauf ein, ja, weil er macht es in dir, ohne teilweise, dass du es merkst, aber lass dich wirklich drauf ein. Dann habe ich dieses Kreuz nochmal so gesehen, das ist, wisst ihr, was da für eine Power ist, das ist stärker als das stärkste Dynamit, weil da hängt ja keiner mehr dran, und zwar das Kreuz. Jesus ist durch dieses Kreuz an den aller tiefsten Punkt gekommen. Wirklich in der Hölle, ja, am aller tiefsten Punkt. Und von diesem aller tiefsten Punkt mit einem Schlag an den aller höchsten Punkt. Wisst ihr, was das für eine Kraft ist, die sich da freisetzt, so eine, die katapultiert, die verändert, die verwandelt. Und diese Auferstehungskraft, die ist in jedem von uns drin. Ja, mach dir das mal klar, diese Powerkraft, ja, von tiefsten Punkt, das ist stärker als jedes Dynamit, jede Atombombe. Der Pilz, Atompilz ist nichts dagegen, ja, vom aller tiefsten Punkt, ja, allerhöchsten, ja, allerhöchsten, viel höher als das Irdische, allerhöchsten, ja, alle Macht ist ihm gegeben. Und dann habe ich gesehen, ja, diese Kraft ist schon in uns, ja, wenn wir Jesus angenommen haben, sie ist schon in uns, aber was kann es ein bisschen behindern, dass diese Kraft rausgeht. Das hat auch der Andreas eigentlich auch schon so die Richtung. Und zwar der Kopf. Ja? Ich habe nämlich gesehen, man kann diesen Kopf einfach abschrauben, ja? Im Geist. Ja? Und das habe ich einfach so gesehen. Das kann man einfach mal bewusst machen, vielleicht einfach mal ablegen, weil das bedeutet einfach nicht immer alles hinterfragen, sondern es einfach mal annehmen. Einfach, ja, so ist es halt, ne? Wie so ein Kind, weißt du? Kinder diskutieren nicht, die machen es einfach. Die sind neugierig, die lassen sich drauf ein. Hey, wir können uns wirklich voll drauf einlassen. Echt, Spielchen sind jetzt vorbei. Wir können es wirklich voll durchstarten. Seine Auferstehungskraft ist sowas von wirksam, ja? Auch in dem ganzen Veränderungsprozess. Und er liebt uns, ja? Wir müssen ihm nichts beweisen, weil er kennt uns doch eh durch und durch. Wir können ihm eh nichts vormachen. Aber er liebt uns, ja? Er liebt uns. Und er ist begeistert von uns. Deswegen können wir uns voll auf ihn einlassen, ja? Also ich habe jetzt auch noch ein Wort, ja? Und zwar, weiß nicht, ob es für eine Person ist oder für mehrere, du bist kein Opfer mehr. Du bist kein Opfer deiner Umstände. Du bist auch kein Opfer von irgendwelchen Menschen, die dir Unrecht getan haben, die dich verletzt haben. Du bist kein Opfer mehr, auch wenn du dich vielleicht noch so fühlen solltest, sondern du bist ein König. Von Jesus eingesetzt. Du bist zu einem König gemacht worden, ja? Und du herrschst mit Jesus Christus über deine Umstände, über jede Situation. Du herrschst mit Jesus einfach auch über deine Gefühle, über alles. Du bist kein Opfer mehr, du bist ein Herrscher mit Jesus Christus. Du bist ein König. Deshalb steh auf. Steh auf aus deinem Selbstmitleid, steh auf aus deinem Opferbewusstsein und ich sag dir, du bist ein König und ab jetzt, ab heute, heute Abend, wie fühlte ich heute, 1. November, ab heute wirst du herrschen mit Jesus. Das ist deine Berufung. Amen. Du bist dein König. Jawohl. Sag mal Amen. Amen. Und jetzt kommt König Tobias, der Erste. Ja, wir sind zu Königen berufen. Also wir sind geschaffen worden, ja. Wir sind neu gemacht worden, weißt du. Das ist wirklich die gute Nachricht, ja. So wie wir die Stelle vorher schon hatten, weißt du. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, ja. Jeder, der Jesus aufgenommen hat, der wurde hochversetzt, weißt du. Das Alte ist gestorben. Das Alte ist gestorben. Ja, wir haben den alten Menschen abgelegt. Die alte Manuela gibt's nicht mehr. Ja. Halleluja. Amen. Ja, es ist so. Es ist so. Wir wurden neu geschaffen. Wir wurden neu geschaffen. Und ich glaube, weißt du, irgendwie Gott führt mich da selber immer wieder noch tiefer hinein in dieses Geheimnis, was es heißt, neu geschaffen zu sein. Ja, weil so oft kommt der Teufel und redet uns irgendwas ein, was wir vielleicht noch aus unserem alten Leben, was vielleicht nur anhaftet oder irgendwelche Gedanken an die Vergangenheit oder egal was es ist, Gewohnheiten, egal was. Aber wenn Jesus sagt, weißt du, wenn wir ihn aufnehmen, dann sind wir neu geschaffen aus Gott. Wir sind neu geschaffen aus Gott. Er hat uns gemacht als neue Kreatur, ja, als neu geschaffener Mensch. Wir sind neu geschaffen in Jesus. Wir sind neu geschaffen aus Gott. Weißt du? Und das, was wir durch ihn oder durch diese Neugeburt bekommen haben, ist gewaltig. Weißt du, ist gewaltig. Er hat uns Herrschaft gegeben. Er hat uns Autorität gegeben. Über jeden oder über den Teufel und über jeden Dämon zu herrschen. Ja, weißt du, das liegt da alles drin, weil Jesus selber es ein für alle Mal vollbracht hat am Kreuz, weil er ein für alle Mal diesen gewaltigen Preis bezahlt hat. Diesen gewaltigen Preis. Weißt du, ich habe Jesus gesehen, er wird, das, so wie wir haben es ja auch vorher gesungen, weißt du, das Lamm Gottes. Jesus ist dieses Lamm Gottes. Ja? Er war wirklich ohne Makel. Er war ohne Sünde. Und er wurde geschlachtet. Er hat sich wirklich bereitgestellt. Er hat es auf sich genommen. Er hat die Schwachheit auf sich genommen. Ja? Er ist hier auf die Erde gekommen, ja, als Mensch, aus Fleisch und Blut, so wie wir es heute auch sind. Ja? Ist er auf diese Erde gekommen. Er hat sich quasi dieser Schwachheit angenommen hier auf der Erde. Und er war dieses makellose Lamm, was sich geopfert hat für uns. Was sich geopfert hat für uns. Er hat sich hingegeben für uns. Er hat alles hingegeben. Weißt du, er hat sein Leben gegeben für uns, dass wir leben können. Dass wir leben können, dass wir eben zu diesen neuen Menschen würden, zu diesen neuen Menschen, denen wirklich alles zur Verfügung steht, denen wirklich diese Verbindung zu Gott wieder da ist, ja, wo der Himmel wieder offen ist, ja, wo diese Trennung aufgehoben ist, wo uns alles wieder zur Verfügung steht, ja, einfach diese Connection zum Himmel, diese Verbindung, ja, zum Himmel, wo wir uns wirklich die Dinge ziehen können, wo wir uns das holen können. Wenn wir, das ist ja auch, warum wir für Heilung beten, weil Heilung steht zur Verfügung. Ja, Heilung steht zur Verfügung. Und überall, wo wir Mangel sehen, da sprechen wir rein, dass Überfluss gibt. Ja, dieser Mangel, all die Dinge, das muss weichen. Ja, das sind Dinge, das muss weichen in unserem Leben, ja, weil uns einfach so viel mehr geschenkt wurde durch Jesus, weil uns so viel mehr zur Verfügung steht heute, ja. Und ich habe Jesus gesehen eben als dieses Lamm, was sich geopfert hat, und gleichzeitig Jesus als diesen Löwen, ja, der Löwe von Juda, der wirklich aufsteht, ja, dieses Tier, der Löwe ist wirklich, ja, nennt ihn ja der König des Dschungels, der König der Tiere, ja, weißt du, es ist so gewaltig, ja, wenn dieser Löwe brüllt, ja, dann erbebt die Erde. Dann erbebt die Erde, ja. Die Erde erbebt und dieses Brüllen ist wirklich für Tiere in einem extrem weiten, ich weiß nicht genau wie weit, aber in einem extrem weiten Umkreis ist dieses Brüllen zu hören, ja. Weil dieses Brüllen, wenn der Löwe von Juda wirklich brüllt, weißt du, dann wird was gesetzt im geistlichen Raum, ja. Und Jesus hat sich einfach geoffenbart als dieser Löwe, ja. Als dieser Löwe, der einfach spricht und es ist. Der spricht und es ist. Ja? Der spricht und es ist. Und er spricht, weißt du, und er spricht Dinge, die sind unverrückbar. Weißt du? Er hat uns wirklich dieses Leben zugesprochen. Ja? Und dieses Leben kann uns keiner mehr nehmen. Dieses Leben kann uns keiner mehr nehmen. Ja? Es kann uns keiner mehr nehmen. Ja, der Teufel, der kommt ab und zu von der Seite und redet uns irgendwas ein und sagt, du kannst es nicht, du hast es noch nicht und sowieso, ja, bei dir, ja, aber also er kann uns das nicht nehmen. Er kann uns das nicht nehmen, wenn wir uns wirklich auf das berufen und auf das stellen, was wir durch Jesus geschenkt bekommen haben. Ja, also dann ist wirklich, dann können auch wir durch ihn oder letztlich ist ja Jesus in uns, der einfach aufsteht, ja, der aufsteht, dieser brüllende Löwe, der einfach aufsteht und sagt, so nicht, ja, so nicht, ja, Mangel kann sich nicht halten in meinem Leben, Krankheit kann sich nicht halten in meinem Leben, ja, überall, wo noch irgendwas ist, weißt du, wir sprechen rein, wir proklamieren, ja, wir setzen das wirklich frei und der Teufel muss weichen, der Teufel muss weichen. Weißt du, akzeptiere nichts anderes in deinem Leben. Akzeptiere nichts anderes in deinem Leben, weil das ist diese Autorität, die Jesus uns gegeben hat, zu sprechen und es wird in seinem Namen. Weißt du, deswegen hat er uns diesen Namen gegeben, weil wir in seinem Namen sprechen können und es wird. Ja, in seinem Namen müssen die Dämonen weichen. Sie müssen weichen, sie können sich nicht halten. Ja, und weißt du, das gilt nicht nur für unser Leben. Das gilt nicht nur für dein eigenes Leben, sondern weißt du, dieser Name, wenn du diesen Namen benutzt, weißt du, dann kannst du herrschen im Bereich deiner Familie, dann kannst du herrschen im Bereich deines Arbeitsplatzes, weißt du, und wir gemeinsam stehen ja auch hier als Gemeinde und wir gemeinsam sprechen rein und so können wir als Gemeinde auch in Gemeinschaft herrschen über Deutschland, ja, über Europa, weißt du, weil wir wirklich das ergreifen, ja, was Jesus uns gegeben hat, was Jesus uns zur Verfügung gestellt hat. Er hat uns ja diesen Auftrag gegeben, ja, er hat uns diesen Auftrag gegeben, er hat sich zu Rechten gesetzt und hat gesagt, jetzt seid ihr hier an meiner Stadt, ja, um zu herrschen. Das ist der Auftrag, den er uns gegeben hat, ja, geht hinaus in alle Welt und verkündet den Leuten das Evangelium. Ja, und das Evangelium beinhaltet eben all das. Das Evangelium beinhaltet, ja, dass Jesus über Krankheit gesiegt hat. Das Evangelium beinhaltet, dass er über Mangel gesiegt hat. Ja. Das Evangelium beinhaltet, dass es Fülle in Überfluss gibt. Ja. Fülle in Überfluss. Fülle in Überfluss. Ja. Und weißt du, Gott möchte, dass es in allen Bereichen unseres Lebens wirklich sichtbar wird. Er möchte, dass es in allen Bereichen sichtbar wird. Ja? Und wenn du es vielleicht in einem Bereich deines Lebens einfach schon wirklich siehst, ja? wenn du es in einem Bereich deines Lebens wirklich siehst, wenn du sagst, hey, ich habe wirklich eine super Familie, ja? Bereich meiner Familie, da ist wirklich, da sehe ich einfach, wie Gott wirkt, da sehe ich, was Gott macht, das ist wirklich toll, aber in meinen Finanzen, da sieht es vielleicht einfach nicht so rosig aus. Weißt du, dann geh einfach diesen nächsten Bereich an und sag, Herr, du hast mir verheißen, ja, ein Leben in Fülle und Überfluss. Ja. Oder egal in welchem Bereich bei dir es vielleicht noch nicht sichtbar ist, ja, dann nimm das in Anspruch. Nimm das in Anspruch und sprich einfach rein. proklamier und stell dich im Glauben drauf. Und stell dich im Glauben drauf. Weißt du, das sind alles Dinge, die wir durch Glauben ergreifen, die wir durch Glauben hier ins Sichtbare holen. Weil, also im Himmel sind die Dinge da und der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Wir können reingreifen. Weißt du, du kannst reingreifen und dir diese Dinge holen, weil sie stehen dir zur Verfügung. Sie stehen dir zur Verfügung. Weißt du, lass dir nicht länger einreden, dass bei dir nicht funktioniert oder das, was weiß ich, was du nur alles machen musst. Weißt du, du musst nicht noch mehr Werke machen, um Gott zu gefallen oder um irgendwas Tolles erreichen zu können. Weißt du, du musst einfach nur reingreifen. Du musst einfach nur reingreifen. Du musst es dir holen. Du musst dir ziehen. Dir ziehen, weißt du, der Himmel ist offen. Zieh dir die Dinge. Zieh dir die Dinge runter, weißt du, hol es dir runter, weißt du, ergreif's dir, weißt du, es ist einfach so, wir greifen einfach rein und holen es einfach runter, wir greifen rein, weißt du, wir sitzen auch nicht länger passiv da und warten, bis Gott vielleicht irgendwas auf dich runterschüttet, ja, macht er vielleicht auch manchmal, um dir ein besonderes Geschenk zu machen, aber die Dinge sind da. Und wir können sie ergreifen. Wir können sie uns nehmen. Sie stehen uns zur Verfügung. Alle Zeit. Amen. Amen. Ja, ich glaube, wir sagen jetzt alle mal, ich bin eine neue Schöpfung. Nochmal. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin ein Herrscher. Ich regiere mit Jesus. Halleluja. Ja, das hat Auswirkungen, was wir wirklich über uns selber, über unsere anderen, über unsere Nächsten aussprechen. Es hat so viele Auswirkungen. Und was noch Auswirkungen hat, ist da oben dein Verstand. Und in Sprüche 3 steht es, verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. So rum. Genau. Und ich möchte euch da einfach nochmal ermutigen, wirklich euch zu beobachten, vor allem wenn da was kommt, erstmal zu prüfen, was denn da auch überhaupt kommt und da auch mal gleich wieder abschalten. Also man merkt es, ich finde, wenn man das wirklich übt, man merkt es so schnell, das taugt was und das nicht und kann es dementsprechend gleich reagieren und das ablegen. Und ich glaube, dass es auch wirklich sehr wichtig ist, wie es auch Andreas gesagt hat, wenn wir da oben zu viel rumdenken, wir werden nicht voll. Und es ist wichtig, voll zu sein, sowieso jetzt in dieser Zeit, weil das hilft uns wirklich, ein lockeres, entspanntes, schönes, göttliches Leben zu leben. Und es möchte Gott für uns, dieses wunderschöne Leben in ihm und nichts anderes. Und es ist auch eine schöne Verheißung, was danach kommt, nach diesem Vers. Und zwar, dass wir alle unsere Wege ihm anbefehlen sollen, ihm geben. Und ich habe das jetzt wirklich mal eine Zeit lang praktiziert, dass ich wirklich jeden Tag morgens schon gesagt habe, okay, ich gehe heute zur Arbeit. Herr, übernimm du. Und es ist immer so viel Arbeit. Ich bin aber Sohn und muss nicht wie ein Knecht und rumhetzen und schon gar kein Stress, gehört mir nicht. Ne? Und danke, Herr, dass du mich führst. Und ich muss auch nicht, obwohl ich eigentlich im Verstand gut organisieren kann, habe ich es aber wirklich jetzt Gott abgegeben. Und der kann es noch besser. Er kann es wirklich viel, viel besser. Und wenn man es ihm übergebt, ihm überlasset, das ist einfach total schön, dass du wirklich nach der Arbeit total entspannt, erfüllt wieder rausgehen kannst. Dass es wirklich so ist. Und dass Gott dir einfach da einfach auch sagt, hey, gib's mir ab, auch die Wege, was auch für Termine sind, egal was für Termine du hast in der Woche, bring's ihm wirklich. Gott sagt ja auch, ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Und das ist so, bittet ihn drum, um dass, wenn er zum Arzt geht, dass Gott Weisheit hat, um dir wirklich das Richtige zu helfen. Wenn er hierher kommt, bittet, dass er wirklich gut hört, gut seht und einfach voll alles mitnimmt und hungrig seid. Bittet ihn darum, gell? Und ja, bittet ihn auch darum, dass ihr immer hierher kommen könnt. Gell? Das ist genauso wichtig, hier zu sein, Gott hier zu erleben und einfach hier ganz stark, ja, Gott zu erleben, ist einfach herrlich. Ja, und was ich euch noch gerne, die Freude, genau. Danke. Ja, dass wir uns wirklich alle Zeit freuen im Herrn. Genau. Genau, egal wo wir sind, wir können uns immer freuen und egal was es ist, wirklich, wir freuen uns. Und das geht eben auch nur, wenn wir hier oben ausgeschalten haben, wenn wir den wirklich unter die Herrschaft Jesu Christi, also das ist ja auch so das Leben im Geist wirklich, dass wir lernen, unseren Verstand, unsere Gefühle, unseren Willen wirklich unter die Herrschaft von Jesus zu bringen, also wirklich drunter zu bringen. Und ich bin eigentlich, weil Tobi so gesagt hat, dass die Alte nicht mehr gibt, und dann habe ich so überlegt, dachte, Mensch, früher war ich wirklich depressiv. Ich hatte Depressionen und wusste, also da habe ich mich noch dran erinnert, wie schlimm das war, wenn du diese Gedanken hast, so negativ, so schlimm. Und dann habe ich gedacht, zum Glück ist das jetzt wirklich vorbei. Also, dass die Freude wirklich uns rausreißt, aber auch, dass wenn, ja, wirklich der Teufel zu einem spricht, das merkt man dann gleich, wo man dann sagt, hey, nee, du nicht mehr, du quälst mich nicht mehr, keine Chance, du nicht mehr, gell, dass es einfach nicht mehr geht einfach. Und ja, wir können wirklich Gott danken, von ganzem Herzen ihn loben und preisen und ja, voller Freude vorangehen und eben ja, im Geist voran einfach gehen. Genau. Amen. Ja, ich möchte einfach anknüpfen zum Thema Gedanken im Kopf. Das ist eigentlich ganz gut und ich habe da einfach ein kleines Zeugnis dazu. Und zwar, es war nach dieser Osterkonferenz dieses Jahr, müsste das gewesen sein, genau. Da hat der Pastor Georg dann in diesem Rahmen oder ein bisschen davor schon verkündet, ich werde hier anfangen und Sabrina kommt hierher und Sabrina macht dann das und so. Und ja, ganz viele haben sich mit mir gefreut, kamen zu mir und gesagt, hey, das ist so cool und es ist so stark, dass du das machst und wir freuen uns so mit dir. Und ich so, ja, und das ist echt, ich habe mich echt gefreut über alles. Und dann hat mich jemand im Auto mitgenommen von der Konferenz weg. Und ich habe Panik bekommen und ich habe so Angst bekommen. Dachte immer so, oh, ich kann diesen Druck nicht standhalten. Ich schaffe das gar nicht. Wie soll das funktionieren? Das ist einfach alles viel zu viel für mich. Und ich war wirklich, ich hatte eine halbe Panikattacke. Ich hatte so eine Angst bekommen und ich wusste gar nicht. So, dann dachte man ja, okay, gut, okay, irgendwann war es vorbei und so. Dann am nächsten Tag am Dienstag in der Arbeit, bekomme ich so Rückenschmerzen und dachte ich mir, ja, ich habe mich jetzt wenig bewegt, in der Konferenz sitzt man ja meistens und so und ja, Kopfnicken. Und ja, ich muss einfach ein bisschen Sport mal wieder machen, gut. Dann habe ich so Übungen gemacht, am nächsten Tag ist es schlimmer geworden. Und dachte, ja, dann mache ich halt noch ein bisschen Übungen und dachte mir, ja, okay, dann befehle ich jetzt dem Schmerz zu gehen in Jesu Namen. Nichts passiert, ist okay. Am nächsten Tag, ich hatte wirklich Schmerzen in der Arbeit, bei jedem Schritt hatte ich Schmerzen. Ich dachte mir, das kann es nicht sein. Dann habe ich jemanden in der Gemeinde geschrieben, ich so, bet für mich, dieser Schmerz muss gehen, es geht nicht mehr. Dann schreibt er mir, er hat den Eindruck, dass ich einen Angstgeist habe. Und ich so, woher soll ich einen Angstgeist bekommen? Also. Und dann fällt mir das ein, die Situation in dem Auto. Ich hatte so eine Angst bekommen, weil ich dem Teufel einfach Raum gemacht habe in meinem Kopf, mir solche Angst zu machen. Und ich habe da wirklich mich geöffnet für so einen Angstgeist. Dann habe ich Autorität drüber genommen und gesagt, in Jesu Namen verlässt mich jetzt jeder Angstgeist, raus mit dir. Und schlagartig war es 80% besser. Und dann habe ich das dem Mann gesagt, und er hat gemeint, ja, jetzt stell dich auf die letzten 20%, dann gehen die auch noch, und so war es dann auch. Und es, ja, ja, es ist... Und ich habe einfach gesehen, dass ja, wir sind manchmal auch ein bisschen empfänglich vor Angst. Ich meine, gestern war ja Halloween. Und ich habe einfach gesehen, dass viele Christen posten, oh, Halloween ist so schlimm und Halloween und Teufel und so. Und es stimmt auch, alles richtig. Und wir gehen dann in die Gemeinde und beten, machen Betekreise, ist auch alles gut. Und wir gehen nicht vor die Tür und wir wollen damit, wollen uns da abschotten. Ja, nicht zu viel und ja, nicht zu den Menschen und ja, nicht da raus, weil das sind die Dämonen und da ist der Teufel und die Hexen beten. Und aber warum ist die Reaktion so? Ich glaube einfach oft Angst. Weil wir wissen, was passiert da draußen. Das ist irgendwie gruselig, da sind irgendwie Dämonen unterwegs und da wollen wir eigentlich lieber nichts damit zu tun haben. Aber wie wir es heute gehört haben, hallo, diese Dynamit von da ganz unten nach da ganz oben ist da drin. Wir müssen keine Angst haben von irgendeinem Dämonen oder von irgendeiner Hexe oder von irgendeinem Teufel. Es ist alles besiegt, Leute, alles ist besiegt. Jeder Teufel ist besiegt. Und wir können rausgehen, wirklich. Wir können zu den Menschen rausgehen, wir können auf sie zugehen und wir müssen keine Angst haben. Wie der Adam Thompson auch gesagt hat, er hat ja gesagt, dass er auf diese Esoterikmessen war und Traum gedeutet hat. Wo die Leute gefragt haben, ja, aber das sind doch Dämonen. Wenn du dir dann Dämonen einfängst. Dann hat er gesagt, ja, aber Dämonen fängst du dir nicht ein wie eine Grippe. Und es ist wirklich so, Dämonen werden ja, also jemand hat es mal beschrieben, dass Dämonen sind wie Ratten, die von Müll anzogen werden. Und wenn du keinen Müll in deiner Wohnung hast, dann kommen auch keine Ratten. So. Das heißt, wir können eigentlich wirklich sorgenfrei und angstfrei rausgehen. Wir müssen uns nicht unter irgendeinem Joch der Angst bücken, sondern wir können wirklich wissen, was in uns ist, dass der Auferstandene, der Siegreiche, der Sieger in uns ist. Es gibt keinen Grund mehr, vor irgendjemand oder vor irgendwas Angst zu haben. Weil Jesus ist in uns. Amen. Jesus ist in uns. Weißt du, ich habe heute beim Vorbereiten so die ganze Zeit so gehört, hey, nichts ist unmöglich oder mit Gott ist nichts unmöglich, weißt du? Und ich glaube, man kommt viel zu schnell, kommt man da rein, dass man denkt, okay, dass man wieder in so einen, was ist möglich, denkt, in was kann ich machen, was kann ich tun, was, also in Lösung denken. Weißt du, Jesus hat mehrmals in der Bibel gesagt, hey, was, bei Gott ist alles möglich. Einmal hat er gesagt, hey, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und dann hat er irgendwann auch später nochmal mehr gesagt, hey, wer ihm glaubt oder alles ist möglich dem, der da glaubt. Weißt du, da ist alles möglich, weißt du? Und ich merke das auch selber, weißt du, man geht dann irgendwie in seinem Leben und man hat selbst immer viel schon erlebt, hat irgendwann, kommt da halt so der Alltag und man lebt halt weiter und sagt, okay, für das Problem mache ich die Lösung und jetzt haben wir das, die Sache und dann müssen wir das so lösen. Und irgendwann vergisst man, hey, ich habe ja diesen Gott, ich habe Jesus in mir. Dem alles möglich ist, weißt du, wo du einfach, und ich meine, selbst wenn es eine Sache ist, wo du vielleicht natürlich eine Lösung findest, du kannst ja trotzdem, ist ja trotzdem einfach. Und hatten wir bei uns so eine Sache, wo wir halt gesagt haben, okay, wo so ein Problem und wo wir gesagt haben, okay, die und die Lösung und haben das gemacht und es hat aber nicht sofort alles so funktioniert. Und dann irgendwann, das kam irgendwie irgendwann so in mich, ich hab gedacht, das ist mehr scherzhaft irgendwie so für so einfach rausgeplappert und dann irgendwann gemerkt, hey, das war jetzt eigentlich im Glauben und habe das einfach so genommen, habe gesagt, ja, nee, im Glauben nehme ich das jetzt und habe das ausgesprochen, was eigentlich die Lösung des Problems wäre oder halt reingesprochen, dass das Problem sich löst und weißt du, kurz später war es gelöst, da war es weg, da war es, genau, und da war dann noch ein Teil da und habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich es ja erkannt, jetzt mache ich das Gleiche nochmal. Aber weißt du, es ist halt auch keine Zauberformel. Weißt du, du sprichst dann immer, ja, du musst in Jesu Namen sprechen und dann musst du das Wort sagen. Und wenn du den Teil vergisst, aber da habe ich es versucht, so ein bisschen zu reproduzieren und das funktioniert halt nicht. Und da habe ich aber, irgendwann habe ich es dann wieder losgelassen und bin im Glauben weitergegangen und dann hat sich die Situation auch gelöst. Weißt du, es ist ein Gehen im Glauben, es ist ein Gehen auch einfach in dieser Beziehung einfach zum Herrn, dass du einfach weißt, hey, ich gehe mit dem Herrn, ich gehe mit ihm. Und das ist, sieht man auch bei, also, oder ich finde, man sieht es auch immer, wenn es um Sachen wie Erweckung geht oder so, da gibt es dann auch immer, da gibt es ganz viele Tüftler, die alle möglichen Lösungsansätze haben, wie wir das wieder hinkriegen, dass es war wie bei den Aposteln, oh, 3000 an einem Tag und so. Und dann, ja, wir müssen das so machen. Gibt es alle möglichen Bewegungen, die irgend so ein Teil ausprobiert haben. Aber weißt du, es ist keine Formel, weißt du? Bei den Aposteln damals, da kam das von Herzen, weißt du? Die haben von Herzen einfach gesagt, hey, ich lege all mein Geld, all meinen Besitz lege ich dahin. Weißt du, keiner hat gesagt, ja, ihr müsst all euren Besitz da vor die Apostel legen und die Erweckung wird passieren. Hat keiner den gesagt, Aber die haben es von Herzen gesagt und deswegen hat es eine Frucht gebracht, weißt du? Und wenn du von Herzen, weißt du, wenn du von Herzen einfach mit dem gehst, einfach im Glauben gehst, dann wird es eine Frucht bringen. Weißt du, ich glaube, was Gott auch sagen will, ist einfach, es ist nicht so möglich. Weißt du, du musst diese Grenzen aus deinem Kopf kriegen. Du musst dieses Grenzendenken aus deinem Kopf kriegen, dass du einfach immer wieder Gott einschränkst, immer wieder sagst, okay, das sind halt die Sachen, die du kennst. Weil in der Welt, weißt du, in der Welt gibt es halt nichts, was irgendwo, wo alles möglich ist. In der Welt hat alles irgendwo seine Grenze. Weißt du, du hast irgendwo, sogar in Deutschland hast du irgendwann Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Also, weißt du, überall ist eine Grenze. Und selbst wenn es die nicht gibt, irgendwann macht dein Motor nicht mehr weiter. Also, alles hat ein Limit in dieser Welt. Aber weißt du, Gott hat kein Limit. Gott hat kein Limit. Weißt du, Gott ist unendlich. Und weißt du, es gibt, wenn du, in der Mathematik kannst du das schön überlegen, wie das so wäre, wenn was unendlich wäre. Da gibt es ein interessantes Beispiel. Wenn du ein Hotel hast, das unendlich viel Zimmer hätte und jetzt sagst du aber, das Hotel ist voll belegt, dann würdest du jetzt normal sagen, okay, jetzt kommt ein neuer Gast, der will unbedingt ein Zimmer haben, geht halt nicht, ist voll. Würde der menschliche Verstand sagen, ja, nee, ist voll, geht nichts mehr rein. Aber weißt du, wenn du bei Gott oder im Unendlichen, das sind so Dinge möglich, da sagst du einfach jedem Gast in dem Hotel, ihr geht einfach alle ein Zimmer weiter. Und dann passiert halt, weil es unendlich, weil es keine Grenze gibt, kriegst du halt noch einen rein. Und dann kommt der Nächste und dann kannst du noch einen rein. Und weißt du, genauso ist es bei Gott, weißt du, da gibt es keine Grenze. Es geht immer weiter, weißt du, wenn du sagst, ja, jetzt ist aber meine Kraft erschöpft. Aber weißt du, Gott hat unendlich viel Kraft, weißt du. Und es geht immer weiter, weißt du, es gibt bei ihm keine Sache, wo Gott sagt, okay, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, das geht halt nicht, das ist halt unmöglich. Nein, Gott kann alles, weißt du, es geht immer weiter. Und ja, das musst du einfach im Glauben ergreifen, weißt du, es ist einfach auch sich dich darauf stellen, weißt du, einfach nicht irgendwie sich, weißt du, die Seele ist, oder bei uns ist immer so programmiert, immer wieder so zurück in das Natürliche, wo wir uns wohlfühlen, zu verfallen, zu sagen, okay, das kenne ich, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl und da kriege ich ja das meiste mit hin. Aber weißt du, Gott will uns wirklich herausfordern, dass wir sogar da in den Bereichen, wo wir es vielleicht selber hinkriegen würden, ihm vertrauen, dass wir sagen, hey, okay, ich vertraue da auf dich. Und dass wir da auch fest auf seinem Wort stehen. Weißt du, das heißt, in Galater 5 heißt es, steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Sklaverei bringen. Weißt du, da heißt es feststehen. Weißt du, ich glaube, gerade in der Zeit ist es echt so wichtig, festzustehen. Weil du siehst es in der Welt an so vielen Orten. Keiner kann irgendwie feststehen. Das ist, da kommen Leute, also gerade, ich meine, im Politischen siehst du es gerade, die kommen dann mit ihren Ideen rein, also in manchen Ländern sagen, ja, wir machen das alles so und so und so und 3 Wochen später sind sie weg, weil sie nicht feststehen konnten, weil sie nicht sagen konnten, hey, ich stehe dazu, weißt du? Deswegen braucht es einfach Menschen, die feststehen können, weißt du, die sagen können, hey, ich stehe dazu. Ich glaube gerade, dass wir Christen feststehen, weil wir wissen ja was, weißt du, wir wissen ja die Wahrheit, wir kennen ja die Wahrheit. Da draußen, wenn das Lüftchen in die andere Richtung weht, dann geht man halt mit dem Wind, aber weißt du, wir wissen, was die Wahrheit ist und es ist wichtig, dass wir da drauf stehen, dass wir nicht uns von den Winden der Welt irgendwie hin und her fegen lassen. Und deswegen heißt wirklich, ja, steh da fest, weil weißt du was, es heißt ja an der nächsten Stelle, lass dich nicht wieder unter ein Joch der Sklaverei bringen, weil das ist ja das, was dann kommen will. Da will versucht es der Feind, wenn du auf die Richtung nicht reinfällst, versucht es auf die andere Richtung. Hast du ja, weil Sabrina gehört, dann versucht er auf, oh ja, kannst du das überhaupt tragen? Oh, das ist so groß, kannst du das überhaupt? Nein, du kannst es, weil Gott in dir kann es. Weißt du, und deswegen steh fest darin und lass sowas nicht reinkommen. Und prüf so Sachen auch, weißt du, ich meine, wer weiß, kommen den ganzen Tag, bei mir auch den ganzen Tag irgendwelche Gedanken rein, weißt du, und es ist nicht immer alles von Gott, es ist nicht immer alles gut, weißt du, und lern da wirklich, bring deine Seele oder bring dir da auch echt bei, so Sachen zu prüfen, zu sagen, hey, ist das überhaupt von Gott? Ist das überhaupt Gottes Geist, der das sagt? Weißt du, es heißt, in 1. Johannes heißt es, dass wir wirklich alle die Geister prüfen sollen. Prüfen sollen, ob sie von Gott sind. Und er sagt auch im nächsten Vers, sagt er, wie wir das machen. Er sagt, ja, tut das, indem ihr jeder Geist, der nicht Jesus als den im Fleisch gewordenen Sohn Gottes bekennt, ist nicht aus Gott. Und jetzt sagst du in deinem natürlichen Leben, okay, wenn ich hier mir Sorgen mache, meine Sorgen sagen, okay, was ist mit meinen Kindern, was mit meiner Zukunft? Die sagen nicht, Jesus ist nicht im Fleisch gekommen. Okay, sagen sie vielleicht nicht direkt. Aber indirekt sagen sie es, weil Jesus hat gesagt, sorgt euch um nichts. Jesus hat gesagt, ihr braucht euch um nichts zu sorgen. Und wenn deine Sorgen sagen, hey, du musst dich darum kümmern, du musst das machen, dann leugnen sie ja das. Dann leugnen sie ja, dass Jesus da gewesen ist und gesagt hat, hey, du musst dich um nichts mehr sorgen, weil der Herr sorgt für dich. Und weißt du, prüf das. Weißt du, lern es nicht irgendwie, dein Verstand irgendwie nicht immer so auf Durchlauf zu haben und alles, was reinkommt, muss da gleich drauf agieren oder gleich Panik schieben oder was auch immer, sondern lern es einfach wirklich zu prüfen, hey, ist das überhaupt von Gott? Ist das überhaupt jetzt von Gott dran? Ist das überhaupt jetzt dran, dass ich mich damit auseinandersetze? Vielleicht sind es sogar Dinge, die gut erscheinen. Vielleicht, weißt du, irgendwie, wenn es darum geht, um deine Kinder oder um dein Investitionen, wo muss ich Geld investieren? Ah, was ist für die Krise? Ja, was ist da am besten? Wie komme ich über den Winter? Das sind vielleicht sogar Sachen, wo Gott vielleicht sogar manchmal will, dass du dich drum kümmerst. Aber weißt du, er will definitiv nicht, dass du dich um die Sachen kümmerst, während du gerade seine Zeit mit ihm hast. Weißt du, daran ist es auch, das ist so immer, weißt du, es gibt manche Dinge, die sind vielleicht eigentlich gut oder so, dass man sich drum kümmert, aber in manchen Situationen einfach nicht dran. Und dann musst du prüfen, hey, von welchem Geist kommt das jetzt gerade? Und wirklich da unterscheiden und wirklich dich nur das, was wirklich vom Geist Gottes kommt, zulassen. Und weil du vertraust, hey, wenn es irgendwas ist, worum ich mich kümmern muss, dann weiß ich auch, dass der Geist Gottes mich darin führen wird. Weißt du, es ist nicht, dass Gott irgendwie Dinge vergisst. Es ist nicht, dass irgendwie Gott irgendwie, wenn du dich auf Gott verlässt, er irgendwie vergisst, dass du deine Kinder noch irgendwo abholen musst oder so. Einfach, weißt du, Gott vergisst ja nichts. Weißt du, du kannst ja auf ihn vertrauen. Und aber weißt du, lern es wirklich da zu prüfen und da zu unterscheiden und zu sagen, hey, ist das überhaupt jetzt dran, dass ich darüber nachdenke? Und einfach lass dich da nicht ablenken. Lass dich, weil oft sind so Dinge, die sind eigentlich, da, vielleicht muss man das auch mal, oder vielleicht denkst du, ja, muss ich mich mit auseinandersetzen. Aber meistens kommt es zu dem Zeitpunkt, wo es dich eigentlich nur ablenkt von dem, was gerade dran ist, weißt du? Und deswegen lern es einfach wirklich da den Fokus zu haben und einfach festzustehen. Amen. Ich finde das zu lustig. Gott hat heute irgendwas Besonderes mit uns vor. Ich glaube, er will uns frei machen. Er will uns einfach total frei machen heute. Ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist. Es gibt ja kein Thema, was vorgegeben ist an so einem Abend. Aber wahrscheinlich ist euch auch aufgefallen, es ist alles das gleiche Thema heute. Alles ist das gleiche Thema. Macht euch keine Sorgen, denkt nicht zu viel drüber nach, verlasst euch auf Gott. Es ist so stark. Andreas fing schon so an. Ich finde das herrlich. Ich finde das so gewaltig, wie Gott wirkt. Das ist so genial, weil wir können uns zu Hause die Köpfe halb zerbrechen und drüber nachdenken, was kann ich heute Abend predigen. Das bringt überhaupt nichts. Weil es kann tatsächlich passieren, wenn du hier sitzt, mir ist es schon passiert, dass du denkst, kann ich gar nicht bringen heute. Ich muss jetzt ganz was anderes predigen. Weil dann das passt das andere gar nicht, vom Geistlichen her. Aber heute habe ich auch so gedacht, mich würde mal interessieren, aber es braucht sich keiner zu melden, weil jetzt ist das eh erledigt. Wer hatte heute sich Sorgen gemacht? Wer kam mit Sorgen hierher? Ich meine, das ist jetzt eh erledigt, also will ich auch gar keine Hand sehen. Aber wisst ihr, die Sorgen, wir haben es auch schon gehört, Sorgen verändern gar nichts zum Positiven. Überhaupt nichts. Du kannst durch Sorgen nicht mal dein Leben um eine Elle verlängern, habe ich mal gepredigt und steht in Matthäus. Eine Elle von hier bis hier ist eine Elle. Das kannst du nicht mal. Ja, deshalb heißt es Ellenbogen und die Elle ist der Knochen. Danach ist es ja gedacht. Es ist eine Elle. Nicht mal so viel kannst du dein Leben verlängern durch Sorgen. Also was soll der ganze Schwachsinn? Weißt du, in Sorgen lauchen dich aus. In Sorgen ist keine Power, in Sorgen ist keine Kraft. Da ist die einzige Kraft, die in Sorgen ist, dass er dich runterzieht, fertig machen will. Weil die kommt nämlich aus der Hölle. Das kommt nicht von Gott. Das will dich runterziehen, das will dich fertig machen, das will dich klein machen. Aber nicht mehr mit uns. Weißt du, wenn Jesus gesagt hat, all eure Sorgen werfet, oder wenn es in einem Wort heißt, auf ihn, er sorgt für euch, dann ist das die Realität. unsere geistliche Realität als neue Schöpfung, die wir sind. Und das sind wir, haben wir heute Abend schon ein paar Mal gehört. Wir haben auch gesungen, wir sind eins in ihm und eins mit ihm. Und wir glauben das ja auch. Aber dann kommt immer mal dieser Heini da oben an und versucht uns da wieder hinzukriegen, dass wir uns Sorgen machen. Und dann steht da irgendwie so ein Berg vor uns. Und was hat Jesus gesagt? Sprecht zu dem Berg und er wird sich ins Meer werfen. Wenn wir als neue Schöpfungen zu diesen Bergen, die sich da aufblasen und auftürmen, als wären sie sonst wie groß, sprechen, müssen sie sich ins Meer werfen. Sie müssen gehen. Er hat gesagt, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn ist fitze klein, ein Senfkorn. Das heißt, wir brauchen gar keinen so großen Glauben. Wir brauchen Glauben. Und den haben wir ja. Und interessant ist, Manuela hat mir ja schon mal einen Text vorweggenommen. Aber ich schreibe ihn mir halt immer auf. Weil wenn ich dann erstmal so im Reden bin, dann habe ich immer noch 1000 Sachen, die ich eigentlich sagen will. Und dann komme ich oft nicht auf den genauen Text. Der steht in Sprüche 3, Vers 5, haben wir ja schon gehört. Und den ersten Teil von Vers 6 habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Und da hör mal richtig gut zu. Da steht nämlich, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, da muss ich auch lachen, als Manuela den Text vorhin zitiert hat. Weil da dachte ich, Gott hat was vor. Er will uns einhämmern, dass wir uns nicht auf unseren Verstand mehr verlassen sollen. Wir haben auch keine Zeit mehr für diese Spielchen. Es ist nicht mehr die Zeit, um rumzusitzen und zu grübeln und die Gedanken hin und her zu wälzen oder uns hin und her wälzen zu lassen von Satan durch Gedanken. Ich lese jetzt weiter. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setz dein Vertrauen. Genau. Ungeteilt auf den Herrn. Ungeteilt auf den Herrn. Nicht ein bisschen, nicht ein Teil, sondern ganz ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Egal, was du tust, den ganzen Tag, 24 Stunden, wenn du nicht gerade schläfst, denk an ihn. Das gelingt uns noch nicht immer, aber es wird immer besser. Wir sind ja alle auf dem Weg. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst. Das ist so stark. Das ist so ein starker Text. Weißt du, halte dich nicht selbst für klug und erfahren. Ich habe das schon so oft erzählt. Ich bin großgeschlagen worden mit dem Satz, du bist zu doof zu allem. Später habe ich eine Ausbildung gemacht, da stand hochanalytischer Verstand. Dann habe ich gesagt, hä? Den hat mir Gott geschenkt. Ich durfte ja nicht mal aufs Gymnasium. Den Verstand hat mir Gott geschenkt. Er ist der Geber. Er gibt dir die Gaben, die du brauchst. Er legt sie in dich rein. Und in jeden so, wie er es nach seinem Plan wollte. Wie er uns geschaffen hat. Wie er uns gebrauchen will. Das ist so stark. Und wenn wir wirklich aufhören, unser Hirn dazu zergrübeln, wie wir die Dinge regeln können, und uns auf Gott verlassen, dann regelt sich alles von selbst. Überleg doch mal, manchmal sitzt du zu Hause vielleicht, mir geht es jedenfalls so, ich schließe jetzt einfach mal von mir auf euch, und dann denkst du, ja, was mache ich denn jetzt? Auf einmal kommt dir ein Name in den Kopf. Und dann denkst du, ach Mann, mit der Person habe ich schon lange nicht gesprochen, die müsste ich jetzt mal anrufen. Und dann rufst du an und dann sagt die Person, oh, danke, dass du anrufst. Ich habe gerade so den Kopf voll. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und mir geht's gerade so schlecht. Und dann kannst du einfach mit dieser Person reden, kannst ihr helfen und ihr geht's wieder gut. Und es gibt so viel, wenn du überlegst, wie Gott dich geführt hat über die letzte Zeit, über Monate, über Wochen, über Jahre. Setz dich mal zurück, lass es mal in Revue passieren in deinen Gedanken. Dann darfst du auch mal denken. Wir können ja denken, also wir brauchen ja auch unseren Verstand in dieser Welt. Gott hat ihn ja uns gegeben und er hat uns einen scharfen Verstand gegeben, weil wir ihn brauchen. Er ist ja nicht schlecht. Nur er muss halt zum Teil auch erneuert werden, natürlich. Aber ich habe neulich eine kleine, ich hatte neulich eine Begegnung durch Gott, eindeutig. Und das passiert immer wieder, wenn wir uns wirklich mal überlegen, wo hat Gott mich geführt? Also ich habe das ja mal gesehen, so wie so ein ausgeworfenes Fischernetz, als ich vor einem Tunnel war. Und in der Sekunde wusste ich, die Knoten in diesem Fischernetz, das sind die Beziehungen, die Gott knüpft. Unsere Beziehungen mit anderen Menschen. Und ich saß neulich zu Hause am späten Vormittag und dachte, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt nur einkaufen? Nee, ich habe keine Lust. Ach, da muss ich mich erst noch anziehen. Aber immer wieder, gehe ich noch einkaufen? Nee, will ich nicht. Und dann kam aber der Gedanke in diesen bestimmten Supermarkt. Und dann dachte ich, was soll ich denn da? Ich habe alles zu Hause. Was soll ich denn da einkaufen gehen? Naja, du kannst ein bisschen rausgehen. Und irgendwann dachte ich, okay, dann nehme ich das halt, gehe ich ein bisschen raus. Und dann gehe ich in den Supermarkt. Die haben immer so leckere Zitronenmelisse-Bonbons. Dann hole ich mir halt die, gucke ich, ob sie die haben. Habe ich mich fertig gemacht, bin losgefahren. Gehe auf den Supermarkt zu, habe geparkt, gehe auf den Supermarkt zu, auf die Tür, sehe von Weitem eine Frau mit einer superfarbenen Hose kommen. So orangefarbene, dachte, ey, das ist eine tolle Hosenfarbe. In dem Moment war sie näher dran und spricht mich an und sagt, kennst mich nicht mehr, gell? Und ich gucke nach oben, oh, sag ich, du bist das. Die Frau habe ich bestimmt 4 Jahre nicht gesehen oder 5 Jahre. Und dann haben wir uns so unterhalten. Und da sag ich, du, ich wollte überhaupt nicht zu Aldi. Aber in mir war so ein Drängen, ich muss hierher. Und er sagte, weißt du, ich habe Mittagspause. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe gedacht, ich laufe einfach mal durch den Supermarkt. Und wir haben uns genau da getroffen. Und ich hatte echt in meinem Kopf ein Problem gewälzt, was ich nicht alleine lösen konnte. Und das irgendwie kamen wir ins Gespräch. Und dann hat sie nur einen kurzen Satz gesagt und schon war das Problem gelöst. Weißt du, Gott ist so fantastisch. Wir müssen aufhören, uns auf unseren Verstand zu verlassen. Wirklich einfach ihm vertrauen. Er macht es richtig und er macht nie Fehler. Und das lernen wir auch immer mehr, gerade wenn solche Erlebnisse, wenn wir die haben, und da kann jeder von uns Bücher schreiben wahrscheinlich. Also ich könnte es jedenfalls, mindestens so ein dünnes Buch. Aber wir können auch da wirklich gerne mal immer wieder drüber nachdenken, weil es uns immer mehr bewusst wird, diese ganze Sorgerei ist echt für die Katz. Damit haben wir gar nichts mehr am Hut. Das müssen wir uns überhaupt nicht mehr antun. Dem müssen wir uns gar nicht mehr ausliefern. Wir haben einen, der für uns sorgt, der den Plan hat für uns. Er weiß, was er für uns geplant hat. Und er führt es aus, wenn wir es zulassen. Amen. Weißt du eigentlich, wann das losging mit den Sorgen? Ich habe mal eine Idee. Genau, 1. Mose hat jemand gesagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und jemand anders hat geglaubt, das, was derjenige gesagt hat, und dann ging das los. Ja, und im Prinzip sind Sorgen heute nichts anderes. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass mir nur Gutes und Gnade oder Barmherzigkeit mein Leben lang folgen, hat Gott gesagt, ja. Ja. Ja, sollte Gott gesagt haben, ich decke dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde, lass es dir gut gehen, ja, genieße das Leben, ja, überleg mal, im Angesicht deiner Feinde, du musst dir vorstellen, der David hat den Psalm geschrieben, wahrscheinlich gerade als die Philister kamen oder wie sie auch alle hießen oder wer auch alles kam, keine Ahnung, ja, Feinde mit Ritterrüstung oder was weiß ich, was sie damals hatten, Maschinengewehre nicht, aber Pfeil und Bogen. Und Gott sagt zu dir, ich decke dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Weißt du, wenn deine Sorgen kommen, heute haben wir andere Sorgen oder vielleicht auch Waffensorgen, ja, weißt du nicht, was alles kommt, aber Gott sagt zu dir, ich decke dir einen Tisch. Ja, komm zur Ruhe, genieße das Leben, freu dich an mir, weil ich bin hier da, weißt du, ich bin hier da. Gott sagt, ich bin hier da. Das heißt es eigentlich, ich bin hier da. Ich bin ja da. Was willst du veranstalten? Manche sind klüger, andere sind nicht so klug, manche sind kräftiger, andere sind nicht so kräftig. Aber letztendlich reicht doch für viele Sorgen unsere Kraft oder unser Intellekt überhaupt nicht aus, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Manche Sachen kann man gut regeln noch, aber ich merke immer mehr, dass ich oder immer öfter, dass ich immer mehr Gott brauche für alles. Ja, dass ich Gott, nicht, dass ich dümmer werde oder so, aber aber ich weiß, dass es Gott einfach besser kann. Weißt du, Gott kann es einfach besser. Er kann es einfach besser. Und ich kriege manche Sachen auch hin, aber das ist bei Weitem nicht so gut, wie wenn es Gott macht. Bei Weitem nicht. Und ich sage, Gott, Herr, danke, dass du da bist. Ja. Danke, dass du da bist. Danke, dass du immer mehr von meinem Leben übernimmst, ja. Dass du alles übernimmst, ja. Alles, letztendlich alles. Weißt du, der hier oben, manche haben heute schon davon, von dem hier gesprochen, ja. Der muss anfangen zu kapitulieren, ja. Der muss anfangen zu kapitulieren oder beziehungsweise auf seinen Platz kommen, ja. Bei den meisten Menschen und auch bei vielen Christen hat der da oben den höchsten Platz, ja. Man nennt sich vielleicht Christ, ja, aber Gott, aber der Verstand regiert, ja. Gott, was du sagst, ist okay, aber ich werde das prüfen, das sollst du auch prüfen. Aber letztendlich entscheide ich, was getan wird. Ist auch gut so, ja. Aber Gott sollte ja die Macht haben, ja. Gott sollte die Macht haben. Gott sollte entscheiden dürfen in deinem Leben, damit es gut wird. Du hast ja die freie Entscheidung. Das ist ja ein Zeichen seiner Liebe, dass du frei entscheiden darfst, ja. Aber zu lernen oder zu erkennen, dass Gott es besser weiß. Weißt du, viele von uns können keine Besserwisser leiden, oder? Wie geht's dir? Aber Gott meint es gut mit dir, er ist kein Besserwisser, er lässt dir die Freiheit, er ist ein Gentleman, heißt es so oft. Gott lässt dir die Freiheit, wirklich die Entscheidung zu treffen und zu sagen, Herr, ich habe erkannt, dass du es besser weißt. Ich habe erkannt, dass deine Wege einfach perfekt sind für mich. Wusstest du, dass Gott perfekte Wege für dich hat. Wirklich perfekte Wege. Ja? Und das sind perfekte Wege für die Sabrina oder sind ganz andere perfekte Wege für die Manuela. Ja? Aber er hat für jeden von uns den perfekten Weg. Weißt du, wenn er uns alle den, also im Prinzip ist es auch der gleiche Weg, aber es ist auch immer wieder ein unterschiedlicher Weg, weil Gott geht mit uns speziell. Ja, du bist ja auch eine eigene Person. Der Dieter ist nicht der Andreas. Ja. Und Gott geht mit dem Dieter einen anderen Weg als mit mir. Aber immer wieder denselben Weg. Und zwar, ja, rein, ja, in die Herrlichkeit. Ja, in die Herrlichkeit. Ja. Und in die Herrlichkeit, glaube ich, kommst du nur rein, wenn du dir keine Sorgen mehr machst. Oder mehr rein in die Herrlichkeit. Oder dauerhaft rein in die Herrlichkeit, ja. Wir wollen ja dauerhaft, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will dauerhaft da zu Hause sein. Dort soll mein Wohnort sein. Ich habe das so gelesen, David, der war so oft dran, die Lade des Bundes nach Hause zu holen, in seine Nähe, ja, in seine Nähe. Und da hat es beim ersten Mal nicht geklappt, aber beim zweiten Mal hat es geklappt und da war er so happy. Und wir haben jetzt die Lade des Bundes in uns drinnen. Wir haben das Allerheiligste in uns drinnen, ja. Und wir wollen doch diesen Tempel nicht verunreinigen mit Sorgen, ja. Da fängt es an zu stinken. Die Ratten werden angezogen, genau. Die Ratten werden angezogen, ja, weil wenn du mal so Gedanken von außen betrachtest, die du dir gemacht hast, da kannst du drauf verzichten, oder? Da kannst du drauf verzichten. Das stinkt ja schon von Weitem. Ja, das mag ja keiner sehen und hören. Ja. Jeder hat mal so eine Jammerphase. Ich weiß nicht, jedenfalls ich habe es ab und zu mal schon gehabt. Nie wieder, ja. Aber das will doch keiner haben, ja. Das willst du auch nicht haben, weißt du. Und vor allen Dingen, der Witz ist, du kannst von jetzt auf nachher umswitchen. Hast du das gemerkt? Weißt du, du kannst von Jammern umswitchen auf Glauben. Das geht, weißt du. Und du fühlst dich nicht mal schuldig dabei. Du schaltest einfach um, ja, vom Jammerheini auf den Glaubens. Lukas oder wie auch immer, ja, Andreas, ja, du schaltest einfach um auf Glauben, ja. Weißt du, ich weiß ja nicht, ob ich, nee, ich sag's nicht, also. Ich erzähle euch was anderes. Ist auch gut. Das ist auch gut. Ich hab mir vor einiger Zeit ein Schweißgerät gekauft und das stand lange bei mir im Schrank. Ich habe es einmal probiert, dann habe ich es weggestellt. Hat ein bisschen Angst vor dem Ding, ne? Und und jetzt habe ich gesagt, und Gott hat immer zu mir gesagt, jetzt fängst du an zu schweißen, ne? Und jetzt geht's los, ja. Und dann habe ich angefangen, also vor ein paar Tagen, also vor ein, zwei Wochen oder ich weiß nicht, ja. Und das ist das Coolste überhaupt, weißt du, wenn du zwei Eisen hast und weißt nicht, wie es, also man kann sie ja schrauben, man kann sie vielleicht auch kleben, keine Ahnung, was man machen kann. Aber Schweißen ist echt das Heißeste, was es gibt. Du hast dieses Ding, ja, machst die Spannung drauf, ja, Minus, legst du an, dann hast du deine Elektrode und haust ein paar Mal dagegen, dann gibt es diesen Lichtbogen, ich liebe es, ja. Lichtbogen, ja, und dann fährst du da lang und das Ding wird rot glühend, ja, und dann bist du fertig, ja. Und dann ist es zusammen, ja, als ob es immer zusammengehört hat. Man sieht zwar, da war die Schweißnaht, aber es gehört einfach zusammen, weißt du? Und so ähnlich kannst du es dir bei Gott vorstellen. Man kann die Eisen ja aneinander reiben und man kann sie zusammenklopfen, die heben nicht, ne? Und so ist es auch manchmal, die Christen versuchen, ja, das zusammenzuklopfen, ja, das Wort irgendwie zu reiben oder sonst irgendwas zu machen, ja. Aber wenn du sagst, Herr, ich brauche deine Kraft, weißt du, es ist der Hammer, wenn Gottes Kraft kommt, ja, und anfängt zu schweißen in deinem Leben, ja. Ich sag's mal jetzt so übertragen, ihr wisst, was ich meine. Wenn seine Kraft kommt, du weißt nicht, wie es passiert, das Kästchen ist so klein, ja, und Gott ist in dir drinnen, ne, und der kommt dann plötzlich aus dir raus und er fängt an, mit dieser Kraft zu wirken und alles ist plötzlich anders. Ja, wie viel Sorgen willst du dir noch machen? Weil Gott ist ja in dir, weißt du, und Gott, wer hat's gesagt, der Josu, Gott ist alles möglich, ja, Gott ist alles möglich, er ist ja in dir. Weißt du, so einen Schweißkasten, den ziehst du nicht an, das, klar steht Schweißgerät drauf, ja. und dann kannst du da das zusammenschweißen und es glüht. Und bei Gott ist es auch so, da fliegen die Funken, ja. Wenn du Gott in deinem Leben wirksam werden lässt, da fliegen die Funken, ja, da gibt's Lichtbogen, ja, da donnert's, da knallt, ja, es knallt auch manchmal, ja, und da raucht's vor allen Dingen, ja, und da zischt's, ja, und da passiert aber was, Bei Gott passiert immer was, ja. Es passiert was. Wenn Gott in deinem Leben wirksam wird, dann passiert was, ja. Und dann passiert was Gutes, weißt du. Wenn du dich erst nicht freuen konntest und sagst, Herr, ich brauche jetzt deine Kraft, ich will freuen, ich will mich freuen, ja. Ich will mich jetzt freuen. Und die Sorgen, ja, ich habe das so oft probiert, die Sorgen auf den Herrn zu werfen, ja. Und du kriegst lahmen Arm dabei und jedes Mal kommt es wieder. Aber es braucht doch seine Kraft, weißt du. Es braucht seine Kraft. Wenn seine Kraft kommt, dann sind die Sorgen weg. Weißt du, sie sind weg. Ja? Und warum? Weil du auf dem Wort stehst, weil du geswitcht bist von was? Vom Wort, von ihm, von Jesus. Von ihm auf den Glauben, ja, von, ich wollte eigentlich sagen, vom Jammern auf den Glauben, weißt du. Wir sind doch eigentlich mehr oder weniger alle so durch die Bank weg, so Jammerheinis, weißt du, man will immer mal jammern, ja. Und jetzt ist alles so schlecht und du schaltest den Kasten ein am Fernsehen und da kommt die Nachricht und ist alles ganz furchtbar. Aber du kannst den Knopf doch umschalten, ja. Da ist doch ein Glauben in dir, den hat doch Gott da reingebaut und der ist so klein, den findest du ja gar nicht, aber der ist da, ja. Ja, du siehst nicht, wollte ich damit sagen, aber er ist da und wenn der Glauben aktiv wird, weißt du, ändert sich für dich alles, ja. Die Umstände sind vielleicht immer noch da, aber Gott wird aktiv, ja. Das Erste, was du kommst, zur Ruhe, ja. Du lässt deinen Tisch decken, du legst die Beine vielleicht hoch, ich weiß nicht, wie du das genießen kannst, ja. Und denkst, lass es doch mal toben, weißt du, ja. Ja, du hast vielleicht ein paar Feinde, ich weiß nicht, wir hatten ein paar Feinde, ja, rechts und links, der Teufel kann dich sowieso nicht leiden, du kannst auch nicht gut Freund machen mit dem Teufel, der kann dich nicht leiden, der hasst dich wie die Pest, wenn du schon den Mund aufmachst, ja, und sein Wort proklamierst, der kriegt das schon ins Kotzen, ja. Da versucht du nicht mit dem Teufel zu handeln. Weißt du, im Wort habe ich heute gelesen, manche haben versucht mit dem Teufel zu handeln. Sie haben im Jesaja 28 oder so steht das, glaube ich, sie haben einen Deal mit dem Sheol gemacht, einen Deal mit dem Tod. Ja, man, und die Menschen sind so drauf, sie versuchen zu handeln, noch ein paar Jährchen oder was auch immer. Und lass es mir gut gehen und so weiter. Aber Gott ist doch unser Erlöser. Ja, nicht der Weltgeist ist unser Erlöser. Gott ist unser Erlöser. Der Stärkste des Himmels und der Erde, der alles kann, den wir am Sonntag erlebt haben, den wir heute erleben, ja, den du jeden Tag erlebst, der deinen Schlaf behütet, ja. Ah, dass du zur Ruhe kommst, ja, komm doch mal zur Ruhe und freu dich mal des Lebens. Freu dich mal, dass Gott dich gemacht hat, freu dich mal, dass es so gut mit dir ist, ja. Freu dich mal, dass du so hübsch bist. Sag mal deinen Nachbarn, du bist so hübsch. Du bist so hübsch. Und dann glaub es auch, dann glaub es auch, Marina, du bist so hübsch. Und du bist so stark. Weil Gott in dir lebt. Ich habe einen, nicht nur einen, ich habe mehrere Fehler gemacht, aber einen Fehler, der ist mir letztens bewusst geworden. Ich habe immer gesagt, das kann ich nicht und jenes kann ich nicht. Aber weißt du, was einfach die Wahrheit ist? Gott lebt ja in mir, ja? Gott lebt ja in dir. Und weißt du, er kann die Sachen, die du nicht kannst, ja? Er kann das alles doch viel besser, ja? Und er will rauskommen. Weißt du, wie sehr er rauskommen will aus dir? Sag mal deinen Nachbarn, er will rauskommen aus dir, ja? Er will rauskommen, er will sich Bahn machen. Er will sich Bahn machen, ja? Und er will ein Lächeln auf deine Lippen zaubern. Das kann auch Gott, ein Lächeln auf deinen Lippen zaubern. Ein Lächeln. Ein Lächeln. Weißt du warum? Weil Gott einfach gut ist. Gott ist so gut. Er ist so gut, weißt du. Und alles, was von ihm kommt, ist nur gut. Selbst seine Erziehung ist gut. auch wenn es einem manchmal nicht so schmeckt. Aber es kommt nur Gutes bei raus, ja? Und du wirst immer stärker und du wirst immer hübscher und du wirst immer schöner und du wirst immer entspannter. Weißt du auch, dass dein Grad der Entspanntheit sich direkt auf deine Schönheit auswirkt, ja? Ja, je entspannter du bist, ja, umso mehr entspannen sich die Gesichtszüge, ja? Ja, die Falten glätten sich, ja, die Haut strafft sich, ja, ja, die Sorgenfalten, sagt ihr schon, die Welt gehen weg, ja, die Sorgenfalten, die Tränensäcke lösen sich auf, ja. Und die Lachfalten kommen hervor, weißt du, Lachfalten, ja, Lachfalten. Ja, und die Siegerpose stellt sich ein. Weil Gott gut ist, ja. Und wir lassen das nicht mehr gehen. Ich habe es gerade nochmal nachgelesen, Matthäus 7, ja. Der sein Haus auf dem Fels gebaut hat, welcher ist das? Der diese Worte, meine Worte hört und sie tut, du hast es schon gesagt, ja? Ja? Und was hast du heute Abend gehört? Mach dir keine Sorgen. Lass dir einen Tisch decken. Im Angesicht deiner Feinde. Freu dich, ja? Gib dem da oben den Platz, wo er hingehört. Ganz wichtig, ja? Okay? Und so gehen wir, weißt du? So gehen wir. Das ist unser Leben. Immer besser. Immer besser.